Hallo liebe Freunde, also das ist, was ich schon sehr lange beanstande, mental und aber auch ab und an in Gesprächen: Klimawandel, Pustekuchen. Umweltschutz ist was Gutes, aber was vor allem ein Riesenproblem ist, ist die Energiepolitik, respektive kein Riesenproblem, da wird nicht vernünftig drüber gesprochen. Die angebotenen Ressourcen sind einfach alle mangelhaft und es gibt andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Elektromagnetismus, der natürlich auf der Erde vorhanden ist. Die Ionosphäre, der Äther, das ist eine Möglichkeit, um schnell überall Energie zu gewinnen. Warum wird das Thema nicht behandelt? Ich habe jetzt für euch, deswegen nehme ich auch schnell diesen Mini-Cast auf hier, die Epoch Times überträgt gerade live die Pressekonferenz zu Problemen in der Energiepolitik, Experten im Gespräch. Da haben wir so Leute wie den Professor Dr. Fahrenhaus, Professor Dr. Meerbach, den Dr. Horst Rehberge, Uwe Schrader, auch Dr. natürlich Diplom-Ingenieur Frank Henning und Dietlef Alborn, alle ihres Zeichens Zukunftsenergieexperten, wie auch immer. Die interessantesten Beiträge, die man so zum Hören kann, schneide ich damit raus und lege sie jetzt hier direkt hinter das Intro. Leute. Gravitation und Äther. Das muss in den öffentlichen Konsens. Ansonsten weiß ich auch nicht so genau, was ansonsten, aber hey, das wird unsere Energieversorgung wird zu einem Warntag. Also, krass, ey. Gut, schönen Tag wünsche ich euch. Licht und Liebe. Lasst es euch gut gehen. Peace. Lieber Dr. Schrader, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte 4 Punkte kurz darstellen. Sie haben es ja gehört, wir haben zurzeit ein Energiedrama, wenn ich es mal literarisch umschreiben will. Die Ouvertüre ist gerade zu Ende und wir gehen jetzt in den ersten Akt, indem wir, Sie sehen es hier an den 3 Säulen, im nächsten Jahr, eigentlich schon in diesem Jahr beginnend, die Kernenergie vom Netz nehmen und außerdem ein weiteres Drittel der Kohle ebenfalls vom Netz nehmen. Dadurch unterschreiten wir eine Grenze, unter der wir nicht mehr genügend regulationsfähige Grundlast haben werden. Und diese Lücke muss ja, das ist gesagt worden, irgendwo kompensiert werden. Die Bundesregierung und viele Organisationen sagen uns, da bauen wir eben die Windkraft, da bauen wir die Photovoltaik, verdreifachen wir, bauen aus und dann werden wir die Lücke schon schließen. Nur, ich bin ja durchaus ein Anhänger von Windkraft und Photovoltaik, wo es richtig ist. Nur, diese Energieformen erzeugen viel Strom, aber nur, wenn der Wind weht und wenn die Sonne scheint. Also wird letzten Endes keine sichere Lückenfüllung möglich sein mit diesen Energieformen. Und ebenso ist keine Speichermöglichkeit für schlechte Zeiten, für Dunkelheit vorgesehen, was die Wasserstofftechnologie angeht. Darüber möchte ich mich jetzt nicht auslassen. Da bin ich nicht genügend Fachmann, aber ich zweifle sehr, dass diese Dinge erfolgreich sein werden. Und deswegen kommen wir in eine Situation, wo wir Strommangel bekommen. Und ich darf Herrn Rehberger ergänzen, in Leuna geht im Moment die BASF weg nach China. In Buna, und ich wohne in Merseburg, zwischen beiden großen Industriezentren, in Buna geht Dow Chemicals wieder zurück in die USA, wo auch immer hin. In Piesteritz, was es sehr gut kennen wird, 20% der Düngemittelproduktion stillgelegt. Ich könnte die Beispiele aus Sachsen-Anhalt fortführen. Und was noch viel schlimmer ist oder genauso schlimm, wir können einen Blackout nicht mehr ausschließen. Und ein solcher Blackout auf den sind wir ganz schlecht vorbereitet. Ich mache es mir gar nicht ausmalen. Ich gehöre noch zu der Generation, die bei Stromsperren Schularbeiten gemacht haben. Also wird es nicht der Königsweg sein, diese Energien einseitig zu erhöhen. Herr Farnholz hat es sehr gut dargestellt. Dritter Punkt. Man darf bei einer Ökobilanz und bei Öko oder sagen wir Klimabilanzen nicht nur den eigentlichen Prozess sehen. Man muss die vorgelagerten Prozesse sehen, Produktion, man muss die nachgelagerten sehen, die Entsorgung und man muss die sogenannten Nebenwirkungen sehen. Und wenn man fragt, ob Windräder zum Beispiel diese Bedingungen wirklich erfüllen, muss man zumindest Zweifel haben. Wir haben zunächst einmal natürlich bei der Herstellung jede Menge CO2 und Energie zu verbrauchen, die sich erst wieder amortisieren muss. Ich meine das jetzt ökologisch. Wir haben, das ist seit mindestens 10 Jahren bekannt, wenn nicht länger, wir haben große Vogelverluste, sehr viele geschützte Arten, wir haben Fledermausverluste, 2014 waren das schon 500.000. Wir haben großen Verlust an Fluginsekten. Wir haben Flächenentzug. Zerschneidung von Waldflächen, Zerstörung von Ökosystemen. Wir haben außerdem einen Effekt, der jetzt intensiv beschrieben wird, in den USA schon länger bekannt ist. Wir haben den Effekt, dass im Lee von größeren Windanlagenkomplexe, wie zum Beispiel nach einem Gebirge oder einer Großstadt, der Wind geringer wird, weniger Niederschlag kommt und auf dem Festland auch Trockenheit entsteht. Und wir haben inzwischen auch durch Verwirbelung Temperaturerhöhungen von 0,25 Grad wird geschätzt. Die Windräder tragen ebenso wie die Photovoltaik natürlich auch zur Erwärmung bei. Photovoltaik, wissen wir ja, hat, ich will mal sagen, höchstens 30% Wirkungsgrad zur Stromerzeugung schon hochgegriffen. Alles andere wird in Wärme umgesetzt. Und damit kann man, ich will das andere mir sparen, dann kann ich alle Punkte hier aufführen, damit haben wir ganz richtig gehört, wir können alleine mit sogenannten erneuerbaren Energieträgern das Problem nicht lösen. Wir brauchen einen Mix und dieser Mix muss angegangen werden. Und wenn ich jetzt zum Schluss frage als vierten Punkt, cui bono, wem nützt das? Und da würde ich bitte das nächste, ja, diese Folie ist in Ordnung. Es ist schon dargestellt worden, dass nach dem Pariser Abkommen sämtliche EU-Staaten plus Brasilien plus USA plus Russland, ich habe sicher welche vergessen, im Grunde etwa 4,4 Milliarden Tonnen einsparen können nach Pariser Abkommen. Ich weise auch auf die Säulendiagramm von Herrn Farnholz hin. Wir haben andererseits, hier sehen Sie die rote Säule, den Zuwachs, den China bis 2030 bringen wird. Fazit, wir haben durch die deutsche Energieeinsparung, die vielleicht, selbst wenn wir morgen alles stilllegen würden, was an Kohle oder Ähnliches erinnert, hätten wir keinerlei Effekt auf die Welt-CO2-Produktion, auf den CO2-Gehalt und selbstverständlich auch nicht für das Klima. Der deutsche Sonderweg des beidseitigen Ausstieges nützt dem Weltklima absolut nichts. Der CO2-Gehalt wird weiter steigen, solange zumindest China und andere Länder freiweg nach oben gehen können, aus welchen Gründen auch immer. Und insofern wird die Vorbildwirkung Deutschlands für die ganze Welt nicht allzu groß sein. Ich würde sagen, sie wird gleich null sein. Was ist zu tun? Herr Farnholz hat eine Reihe von Dingen genannt. Ich möchte hinzufügen, ich bin ja Wissenschaftler mein Leben lang gewesen, wir müssen endlich mal eine technologieoffene Forschung starten. Es gibt eine Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern, dass also 4 große Energieforschungszentren errichtet werden sollen, in den Braunkohlegebieten zum Beispiel, auch in Mitteldeutschland. Aber soviel ich weiß, sind die Anträge für die Helmholtz-Zentren, die dem zugrunde liegen, gerade mal erst gestellt worden. Und insofern haben wir technologieoffen sicher parallel zu dem, was hier gesagt worden ist, eine Menge zu tun und wirklich dort mal zu klotzen, statt bei anderen Dingen ganz schnell voranzugehen. Professor Marotzke vom Institut für Meteorologie, Max-Planck-Institut, einer der IPCC-Autoren, hat gesagt, wir müssen nicht in dieser Eile von den Energiequellen, die wir jetzt haben, runter. Wir haben mehr Zeit als gedacht und damit beschließe ich das. Mein Exkurs, schönen Dank für die Aufmerksamkeit. finde es schon, oder ich finde es gut, dass es Energieforschungszentren geben soll. Was ich total daneben finde, sind die Kernbereiche. Kohle, nun ja. Atom, aber würde wegen mir noch am ehesten durchgehen. Windkraft, Photovoltaik, die Wind und Photovoltaik, wisst ihr selber. Also das Problem ist, es braucht Wind, beziehungsweise die Sonne muss scheinen. Ne? Nichts gegen die Technologie. Es ist aber nichts für ein Land wie dieses oder überhaupt für Industriestaaten. So, was ich mich die ganze Zeit schon frage, jetzt mittlerweile immer intensiver, aber eigentlich schon seitdem ich ein kleiner Junge bin, was ist eigentlich mit der Erdanziehungskraft, dem natürlichen Elektromagnetismus, den wir nun mal überall auf der Mutter Erde haben? Wieso wird das Thema Ionosphärenstrom nicht angegangen? Wasserstoff habe ich noch vergessen, aber auch das ist eine Technologie, die zumindest für Autos sinnvoller ist als Elektromotor, meines Erachtens nach, alleine wegen der Zuliefererketten, die bei einem Wasserstoffmotor sehr ähnlich einem Verbrennungsmotor, Benzin oder Diesel, das nimmt sich, soweit ich weiß, nicht so viel. Ich bin aber auch kein Experte, aber ja, Zuliefererketten bleiben gleich. Deswegen kündigt nämlich jetzt aktuell, wie viele Stellen sind da weggefallen bei VW? 30.000? Ja, das ist scheiße, ne? Muss man so ganz deutlich zu sagen. Und seit den Anfang des 19. Jahrhunderts, ja, gibt es wissenschaftliche Berichte, Bücher, Versuche über die ätherische Ionosphärenenergie via Quecksilber, Gravitation und Äther eben. So, und ich frage mich ernsthaft, warum wird dieses Thema nicht behandelt? Weil man es so schlecht verkaufen kann? Ey Leute, die bauen hier in Berlin die Fernwärmerohre aus der DDR wieder auf. Ich weiß nicht, die Berliner werden sich erinnern. Ich bin im Westen aufgewachsen und erst Ende des 2004 oder was bin ich hergekommen. Da standen die Dinger noch vor 2 oder 3 Jahren. Sind die letzten gewichen. Jetzt bauen sie wieder diese rosa Riesenpimmel-Dinger auf. Dazu fällt einem nichts ein. Wir müssen uns was einfallen lassen. Und zwar nicht irgendwelche Parlamentarier-Zeudos, die sowieso kein Interesse dran haben, etwas richtig zu machen, sondern einfach nur ihrer Lobby dienen. Ist ja völlig egal, ob Strom, Medizin oder Drogenhandel. Ne? Da sind sie ja überall gleich. Hauptsache Money, Money, Money. Ich finde es alarmierend, was die jungen Herren da erzählen. Auch alarmierend finde ich, dass es nicht als Beitrag in den öffentlich-rechtlichen Medien kommt, sondern dass es tatsächlich über Epoch Times. Nichts gegen Epoch Times, Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr wenigstens euren Job richtig macht. Ja? Warum ist das nicht im öffentlichen Konsens? Wieso reden wir da nicht drüber? Leute, so geht's nicht weiter. Werdet endlich erwachsen. Ich zitiere da, egal, das, derjenige weiß schon, dass ich ihn zitiert habe, falls das denn hören sollte. Ey, wirklich, Fernwärmerohre aus der DDR? Ist es echt euer Ernst? Das wollt ihr wieder haben? Wie ist es denn dann übrigens im Westen? Also, wenn man so einen Erdöltank hat hinterm Haus, wie ist es mit dem Heizöl? Ist da genug am Start oder nicht? Leute, die Gastanks, die zentralen Gastanks sind zu 70% gefüllt. Es ist jetzt schon klirrend kalt. Also abends, ne? Die ganzen Wohnungen sind kaputt renoviert. Sind kaputt renoviert, wo man früher hätte mit Ofenheizung heizen können. Und die öffentlich-rechtlichen Medien erdreisten sich tatsächlich, die Tonblumentopf oder Terrakotta-Blumentopf-Heizung mit Teelichtern zu empfehlen. Ey, mir ist speiübel, wenn ich das erzähle. So, jetzt aber wieder ganz ruhig, wir kriegen das schon hin, aber wir sollten uns darum bemühen, dass sich die Verantwortlichen im Energiebereich mit Äther und Gravitation auseinandersetzen. Das ist im Übrigen sowohl bei der Energiegewinnung als auch beim Transport so. Ich sage nur Transrapid. Die Zukunft kam und ging und wir haben sie verpasst. Die prächtige Architektur, die wir überall in unserem Erdenreich sehen, welche die offiziellen Lügner und Kontrolleure unserer Welt als historisch, neoklassisch, Renaissance, Gotik und so weiter bezeichnet haben, alle gehören zu einer einzigen einheitlichen Zivilisation. Einer Zivilisation, die so weit entwickelt war, dass sie die Kraft des Elektromagnetismus in einem so hohen Maße nutzbar gemacht hatte, dass sie diese riesigen Strukturen nicht nur baute, sondern sie auch mit äußerster Finesse und Schönheit gestaltete. Eine Feier ihres eigenen technologischen Fortschritts. Die Strukturen wurden mit der einzigen Absicht entworfen, elektromagnetische Energie zu ernten und umzuwandeln und sie über die Welt zu verteilen. Ihre Städte, Dörfer und ihre gesamte Lebensweise liefen und hingen von der Nutzung freier, sauberer und kraftvoller elektromagnetischer Energie ab. Die Energie wurde nutzbar gemacht und von der Ionosphäre über unseren Köpfen durch den Einsatz von Antennen, Kuppeln und Türmen gesammelt. Alle unmöglichen Strukturen, die wir heute sehen, wurden von unseren Kontrolleuren und den Bürgern des 19. Jahrhunderts umfunktioniert und umbenannt. Dies ist keine Kirche. Dies ist keine Moschee. Dies ist kein Schloss. Und dies ist kein Regierungsgebäude. Dies sind Generatoren, mächtig und gigantisch. Sie sammelten und erzeugten die elektromagnetische Energie, die dann in riesigen Kraftwerken gespeichert und durch hochentwickelte, fortschrittliche Strukturen verteilt und gelenkt wurden. Wir setzen uns einfach damit ein mit verschiedensten Aktivitäten. Mhm. Ne? Hauptsächlich mit Vorträgen, ja, mit Kongressen, ja, mit Fachtagungen und mit Filmen. Das heißt also, wir machen ja kleine Filme. Ja. Wir haben das Flügelrad-Experiment zum Beispiel von Professor Tutor verfilmt, um einfach diese ultimative Energie der Zukunft bekannt zu machen. Mhm. Ne? Weil was hast du uns für Möglichkeiten? So, und vielleicht sollten wir ganz kurz einmal definieren, was verlangt man von einer ultimativen Energie der Zukunft. Mhm. Das klingt ein bisschen so hochtrabend. Ja. Ne? Ultimativ, das ist ja eigentlich das Maximum, was eigentlich geben könnte. Jetzt schauen wir uns das mal vielleicht ganz kurz an, weil einige werden davon vielleicht das gar nicht so richtig verstehen. Ja? Gehen wir davon aus, sie muss unabhängig von Sonne, Wind und Wasserkraft sein. Mhm. Ja? Also komplett unabhängig davon. Sie muss 24 Stunden pro Tag frei verfügbar sein. Mhm. Sie muss kostenlos sein, die ideale Szene, for everybody. Keine Ressourcen verbraucht, was ganz wichtig ist. Also es darf keine Ressourcen verbrauchen, das wäre das Idealste, was es überhaupt gibt. Die Ressourcen braucht man für andere Dinge, statt für Energie und Verbrennung und Wärme und Kälte. Idealerweise keine Umweltbelastung, dass die Umwelt nicht belastet wird. Und es sollte, und jetzt ist das noch nicht der Wunschtraum der Menschheit, ein unendliches Energiepotenzial da sein. Mhm. Das ist ja eine ganz schöne Latte an Voraussetzungen. Und wenn man sich das so vorstellt, dann wird jetzt der Normalverbraucher, der von dem noch nie was gehört hat, eigentlich sagen, kann es nicht so richtig geben. Das ist ja wohl Utopie, das ist ja Wunschdenken eigentlich. Genau, kann es nicht wirklich geben. Aber es spricht vieles dafür, dass es diese ultimative Energie der Zukunft sehr wohl gibt und alle 6 Punkte, die aber die wichtigsten sind, zutreffen. Mhm. Es spricht vieles dafür. Und wenn man sich die Veden anschauen, in den Veden ist es schon, ist diese Energie, wird sie Pankriti genannt. Die Veden ist ein indisches Buch. Das ist das sind die ältesten indischen religiösen Schriften, die es auf dem Planeten gibt. Viele, viele hunderte von Büchern. Ja. Und da wird über diese Urenergie oder diese kosmische Urenergie schon berichtet, vor 8 bis 10.000 Jahren. Mhm. Also das heißt, ist eigentlich ein uraltes Wissen, und Punktenergie ist ein potenziell unerschöpfliches Meer an unsichtbarer und äußerst kraftvoller Energie. Okay. Das muss man mal verdauen. Mhm. Und das kommt von der NASA. Und das kommt nicht von irgendeinem Professor oder von irgendeinem Erfinder. Das kommt von der NASA. Das sind NASA-Wissenschaftler, die sich mit denen wirklich tief auseinandergesetzt haben. In der Zwischenzeit gibt es natürlich schon sehr viele Gelehrte auf dem Gebiet, die das eigentlich auch schon lang sagen. Soweit erstmal ein kleiner Abriss von dem, was ich jetzt so ganz schnell, einfach um die Energie nicht zu verlieren, mal raussuchen konnte. Und ich gucke jetzt auch nochmal weiter. Links zu allen kurzen Audioschnipseln, also zu den Videos, dann natürlich findet ihr in der Beschreibung. Genau, tragt euch gerne auf unserem Newsletter ein, auf Etherwelt Blogspot findet ihr auch in der Beschreibung. Ich würde mich da wirklich auch noch viel mehr reinhängen. Wenn ihr das wollt, dann unterstützt es einfach. Auch da ist ein Spendenlink in der Beschreibung, weil so, ich kann es auch so, aber das sind das ja, ihr merkt es ja, das sind da kleine Beiträge, ich halte jetzt hier gerade den Plopschutz in der Hand. Viel lieber würde ich bei einem neue Energieforum der Bundesregierung oder so, oder des Europarates gerne mal teilnehmen. Gibt es sowas überhaupt, ist ja halt die Frage. Wollen die sich überhaupt ernsthaft mit Energie beschäftigen oder nur mit Geld? Cash. Money, money, money. Ja, das ist echt richtig daneben. Wie es ja auch zu hören ist, es gibt Beschreibungen der ätherischen Energiegewinnung seit den ersten Schriften. Ja, die Sanskrit-Schriften, die Rigveda, die Bhagavad Gita, das Sribadabhatam, das ist das, wovon auch die Leute reden, wenn sie Tartaria oder Matflut mal googeln. Sehr interessant. Ich habe auch, wie gesagt, ein Video, das hört einfach nur in der Beschreibung auf den Namen Check. Da kommt ihr auf meinen Kanal und findet dann weitere Links zu Knopflochs großartiger Übersetzung von The Forgotten History of the Flat Earth, wo es aber hauptsächlich um Ionosphärenenergie geht. Leute, ey. Open your minds. Think about better ways to live on this on Mother Earth. Es ist wichtig, Leute. In diesem Sinne mögen alle Wesen im Kosmos Einsicht, Liebe und Leichtigkeit erfahren.